Der badische Ingenieur Johann Gottfried Tuller, im 19. Jahrhundert auch als Bändiger des Wilden Rheins gefeiert, verkürzte den größten Fluss Europas zwischen Basel und Bingen um sage und schreibe 80 Kilometer. Aus einem natürlich mäandernden Wasserlauf in einer Auenlandschaft wurde der Fluss auf ein einziges und mehr oder weniger gleich schmales Bett von 200 bis 250 Meter Breite eingeengt, begradigt und vertieft. Dazu kamen Dammanlagen und Verstärkungen an den Rändern, um die Form abzusichern. Tuller steht für eine der größten Landschaftsveränderungen am Oberrhein. Wo der Fluss vorher aus vielen Armen mit kleinen Inseln bestand, fließt er nun eingepfercht in einer einzigen Wasserstraße. Das hat auf den ersten Blick durchaus Vorteile. Es wurde viel Land gewonnen, auf dem man nun Landwirtschaft betreiben konnte. Die Überschwemmungen und Mückenplagen nahmen ab. Der Schiffsverkehr wurde kürzer und schneller. Die Attraktivität des Flusses als Standort für wirtschaftliche Aktivitäten aller Art größer. Die Menschen dankten es Tuller mit überschwänglicher Begeisterung. In vielen Rheingemeinden tragen Denkmäler, Straßen und Schulen bis heute seinen Namen. Wie zum Beispiel in Wörth am Rhein, in Karlsruhe oder in Maximiliansau. Bald aber zeigte sich, dass man hier gegen eine alte Bauernweisheit verstoßen hatte, nach der man nicht pfennigweise klug und talerweise dumm sein sollte. Die Begradigung des Rheins, das Durchschneiden seiner Schleifen, hatte einen hohen Preis. Das Wasser floss schneller. Der Fluss vertiefte sein Bett, der Grundwasserspiegel sank, die Auenwälder, die viel Wasser speicherten, waren verschwunden. Böden wurden landwirtschaftlich genutzt, Flurbereinigungen vorgenommen. Feuchtgebiete, Baumgruppen und Wäldchen. Alles, was einer maschinengerechten Bearbeitung der Flächen entgegenstand, wurde aus dem Weg geräumt. Damit aber sind auch alle Landschaftselemente verschwunden, die früher das Wasser zurückgehalten und die Hochwassergefahr gebannt hatten. Genau wie ein großer Teil der Biodiversität. Und der Rhein ist nur ein Beispiel. Vergleichbare Eingriffe in die Natur von Flussläufen finden sich weltweit. Umgekehrt liegen nur noch wenige Ströme in ihrem natürlichen Bett.